2 Timothy chapter 2, and we'll speak a little bit about dedicating our lives to the Lord. Blättert mit mir zum 2. Timotheusbrief ins 2. Kapitel, und wir werden uns ein wenig unterhalten über das, was es bedeutet, sein Leben Gott zu widmen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For this evening. Für diesen Abend. And for your word. Für dein Wort. For unseen realities. Für unsichtbare Realitäten. For the blood of Jesus. Für das Blut von Jesus. And the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist. Thank you tonight. Danke heute Abend. This, I pray in Jesus' name. Segnet es jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. It says in 2 Samuel that when David was conquering different tribes. In 2. Samuel heißt es, als David verschiedene Stämme eroberte. He would keep the gold and the silver. Da behielt er das Gold und das Silber. And he would dedicate it to the Lord. Und er widmete es dem Herrn. And when Solomon finally built the temple. Und als Salomo schließlich den Tempel baute. All the people met together and they dedicated the temple to the Lord. Da trafen sich dann alle Leute, sie kamen zusammen und sie widmeten diesen Tempel dem Herrn. You can pretty much dedicate anything to the Lord. Eigentlich kann man alles dem Herrn widmen. Your apartment, deine Wohnung, your house, dein Haus. There's people in this room who have dedicated their house to the Lord. Es gibt Leute hier in diesem Raum, die ihr Haus dem Herrn übergeben haben. And they've got people over there like it's a train station. Und es gibt welche, die, das ist wie bei einer Bahnhofstation. Yeah. And some people dedicated their car. Und manche andere haben ihr Auto dem Herrn hingegeben. I borrowed that car a couple times. Ich habe dieses Auto auch manches Mal geliehen. And some people have dedicated their job. Manche Leute haben ihre Arbeit dem Herrn gewidmet. Some their wife, some their husband. Manche ihre Frauen, ihre Ehefrauen, ihre Ehemänner. Tonight our children. Und heute Abend sind unsere Kinder dran. Okay, I want to read one of my all-time favorite verses in the Bible. Ich möchte einen Vers lesen, den ich immer sehr schätze in der Bibel. Maybe one of my top 10 of all the verses in the Bible. Der vielleicht zu den 10 beliebtesten Verse in der Bibel. 2 Timotheus 2:20. It says, now in a large house there are not only gold and silver vessels. Da heißt es, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, but also vessels of wood, sondern auch hölzerne and earthenware, und irdene, and some to honor and some to dishonor. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. You know, you have the salad bowl. Da gibt es zum Beispiel eine Salatschüssel. And you have the toilet bowl. Und dann gibt es die Kloschüssel. Different kinds of, right? I mean, some to honor, some to dishonor. So manche right? Zur Ehre, manche andere wieder zur Unehre. You've got the sugar bowl. Du hast einen Zuckergefäß. The ashtray. Und du hast Aschenbecher, genau. Yeah, then you've got the can of tennis balls. Und dann hast du zum Beispiel das Gefäß, wo die Tennisbälle drinnen sind. Then you've got the paint can. Und dann hast du den das ist der Kuchen. Farben. Oder die Farbe. Farbe. Also yeah. One to honor, one to dishonor. Eines zur Ehre, eines zur Unehre. You know, you've got the server to serve the milk. Du hast zum Beispiel das, wo man die Milch drinnen aufbewahrt. And you've got that little thing at night where the kids go. Und dann hast du das, wo die Kinder am Abend hin müssen. You know, when I was a small kid, my mother's from Slovakia. Also ich, weil ich klein war und meine Mutter ist ja aus der Slowakei. And I don't know why she called it Šebliček. Is that right? Sie hat dieses Ding Šebliček, immer right? Liček genannt. That's the little pot near the door of my bedroom. Das ist also der kleine Topf in der Nähe meines coincidentally, it was yellow, and I don't know. Das war gelb. Yeah, and every night, you know, you go to this little thing called the Šebliček. Und jeden Abend bist du immer zu diesem Topf da gegangen. And then before you wake up at night, Mom empties it in the morning. Und bevor du dann aufwachst in der Früh, hat die Mama das schon ausgeleert. Vessels for honor, vessels for dishonor. Gefäße zur Ehre, Gefäße zur Unehre. And if we look at verse 21, therefore. Und jetzt schauen wir uns den Vers 21 an. If anyone cleanses himself of these things, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, these things is the important thing tonight. Und diese, das ist eben das Wichtige heute Abend. And we're going to review, we're going to go back a little bit and find out exactly what these things are. Wir werden ein wenig dann zurückblicken und werden genau herausfinden, worum es dabei geht. But if anyone cleanses himself of these things, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, he will be a vessel for honor. Wird er ein Gefäß zur That's Ehre sein. A promise from God. Das ist eine Verheißung Gottes. So over 7,000 promises in the Bible. Wir haben 7,000 Verheißungen in der Bibel. Over. Mehr noch als 7,000. And this is one of them. Und da ist eine von diesen. If you cleanse yourself, of these things, you will be a vessel of honor. Wenn du dich von diesen Dingen reinigst, dann wirst du ein Gefäß zur Ehre sein. Sanctified. Geheiligt. And that word sanctified is the same word for dedication. Und dieses Wort geheiligt hier ist das gleiche Wort auch für Hingabe. Because to dedicate someone is to set them apart. Weil jemand zu heiligen oder zu widmen bedeutet, jemand zur Seite zu stellen. When David went to the brook, als David to the brook, to the river, zu dem Fluss ging, and he picked out 5 stones. Da glaubte er 5 Steine auf. They were sanctified stones. Das waren geheiligte Steine. Because they were in his pocket. Weil sie waren in seiner Tasche. And he took 5 stones. He could have picked many stones, but he picked those 5. Der hätte da viele aufklauben können, aber er hat 5 Steine genommen. Put them in his pocket. Hat sie in seine Tasche gesteckt. And he slew a giant with one of them. Und hat dann mit einem dieser Steine einen Riesen getötet. He will be a vessel for honor, sanctified. Er wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt. Set apart, and here's the part I like. Zur Seite gestellt. Und nun kommt der Teil, den ich so mag. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. It gives me goosebumps every time I read that. Da bekomme ich richtige Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das lese. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. Prepared for every good work. Zu jedem guten Werk bereitet. I love this verse. Ich liebe diesen Vers. I want to be sanctified. Ich möchte geheiligt sein. I want God to look down from heaven. Ich möchte, dass Gott vom Himmel herabblickt. And say to the angels. Und zu den Engeln sagt. That one there is useful to me. Dieser da, der ist für mich nützlich. Not everybody is useful to God. Nicht jeder ist für Gott nützlich. You have to be set apart. Du musst zur Seite gestellt sein. God can't trust everyone to use them. Gott kann nicht jedem etwas anvertrauen und ihn gebrauchen. Many people cannot be put in authority. Und nicht viele Leute können Autorität erlangen. They automatically consume it on themselves. Weil sie automatisch das sofort für sich beanspruchen. And they misuse it. Und das dann auch missbrauchen. On kind of an ego trip. In einer Art Ego-Trip. But there's people that God can trust. Aber es gibt Menschen, denen Gott etwas anvertrauen kann. Because they're sanctified. Weil sie geheiligt sind. And here's my principle tonight before we begin with verse 8. Und nun kommt mein Prinzip für heute Abend, bevor wir uns mit dem Vers 8 beschäftigen. Our children will never be more dedicated. Unsere Kinder werden niemals mehr hingegeben sein than we are. Als wir selbst. In one sense. Auf gewisse Weise. Of course, if your parents are unbelievers, na sicher, wenn da die Eltern Ungläubige sind, you can follow the Lord. Du kannst dem Herrn folgen. But this is the principle. Aber hier ist das Prinzip. This baby dedication tonight, diese Babywidmung heute Abend, means no more, bedeutet nicht mehr, than the dedication of the parents unto the Lord. Als die Widmung der Eltern dem Herrn gegenüber. We are dedicating the baby. Wir widmen die Babys. We are praying for the child. Wir beten für das Kind. But we are dedicating the parents. Aber wir widmen die Eltern. And now if we look at verse 8, you'll see the importance. Und nun, wenn ihr euch den Vers anseht, den Vers 8, dann seht ihr die Bedeutung. Remember Jesus Christ. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. In the present tense. Das ist in der Gegenwart. Keep on remembering Jesus Christ. Also halt ihn beständig im Gedächtnis. Risen from the dead. Auferweckt aus den Toten. Descendant of David, aus dem Samen Davids, according to my gospel, nach meinem Evangelium, for which I suffer hardship, even to imprisonment as a criminal, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. But the word of God is not imprisoned. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. For this reason, I endure all things for the sake of those who are chosen. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Who does God choose? Wen wählt Gott aus? As he sit up in heaven before the world is created? Sitzt er da im Himmel, bevor noch die Welt geschaffen wurde? And say, maybe I should choose now. Und sagt, nun, jetzt sollte ich ein paar auswählen. Okay, this one's going to hell. Okay, derjenige, der kommt in die Hölle. This one goes to heaven. Der kommt in den Himmel. This one goes to hell. Der in die Hölle. This one goes to heaven. Und der in den Himmel. That is the furthest thing from the truth. Das ist am weitesten entfernt von der Wahrheit. And I don't think there's any doctrine that gets me more upset than that one. Und ich glaube, es gibt keine Lehre, die mich so sehr in Rage bringt als diese. Because everyone has an opportunity to go to heaven. Everyone. Weil jeder die Gelegenheit hat, in den Himmel zu gelangen. Jeder. And Jesus died for the sins of the whole world. Und Jesus starb für die Sünden der gesamten Welt. The people who were chosen. Leute, die auserwählt sind. Chosen by the foreknowledge of God. Auserwählt im Vorherwissen von Gott. They are people who respond in their heart to God's word. Das sind Leute, die in ihrem Herzen auf das Wort Gottes reagieren. Those are the chosen. Das sind die Auserwählten. You can be the chosen tonight. Du kannst heute Abend auserwählt sein. You can have lived your life in unbelief. Du kannst dein ganzes dein Leben im Unglauben gelebt haben. You can have cursed God a million times. Du kannst Gott Millionen Mal verflucht haben. You can be an atheist. Du kannst ein Atheist tonight. Sein. Heute Abend. And still be one of the chosen. Und dennoch einer der Auserwählten sein. You could have spent 15 years in prison and have murdered 30 people. Du kannst 15 Jahre im Gefängnis verbracht haben und 30 Leute umgebracht haben. 100 people. Oder 100 Leute. And you can be one of the chosen tonight. Und du kannst einer der Auserwählten sein heute Abend. Because for God so loved the world. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he sent his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. That whosoever. So dass jeder would believe. Der glaubt. And to believe means I receive his word with my heart. Zu glauben bedeutet sein Wort zu empfangen. Okay, let's move on. Verse 10, one more time. For this reason I endure all things for the sake of those who are chosen. Nochmals Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. So that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory. Damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. As parents, what are we willing to endure? Als Eltern, was wollen wir da erdulden? He says, I endure all things for the chosen sake. Er sagt hier, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. When I dedicate my child, wenn ich mein Kind hingebe, that means I'm willing to endure all things for that child's sake. Dann bin ich gewillt, um das Heil des Kindes willen, alles zu erdulden. There are people tonight, es gibt heute Abend Menschen. I know friends of mine that are on the mission field. Ich kenne Freunde, die sind jetzt am Missionsfeld. I know a friend of mine in Thailand. Ich kenne einen Freund in Thailand. And when he was born, und er, his father opened up a missions account. Als er geboren wurde, da eröffnete sein Vater ein Konto als Missionskonto. And he said to his accountant. Und er sagte da. I don't care what you do. Ganz gleich, was du tust. I want one thing. Ich möchte nur eine Sache. I want my son, when he grows up, to be on the mission field for the rest of his life. Ich möchte, dass mein Sohn, wenn er erwachsen ist, für den Rest seines Lebens am Missionsfeld arbeitet. Make me some kind of an account. Mach irgendwie eine Art Konto da auf. A dedicated father. Ein hingebungsvoller Vater. That's dedicating your child. Und das bedeutet es, sein Kind hinzugeben. Willing to endure all things for the sake of that child. Um das Heil, um des Kindes willen, alles zu erdulden. Now let's go on, verse 11. Gehen wir weiter im Vers 11. It is a trustworthy statement. Das Wort ist gewiss. If we died with him, denn wenn wir mitgestorben sind, we will also live with him. Werden wir auch mitleben. You can write that down. Das könnt ihr niederschreiben. It's trustworthy. Das ist vertrauenswürdig. If we have died with Christ, wenn wir mit Christus gestorben by sind, faith, im Glauben, I put my faith in Christ, ich setze meinen Glauben in Christus, and I say, Jesus, I receive your sacrifice for me. Und ich sage, Jesus, ich empfange dein Opfer für mich. I'm dying with you on that cross. Ich sterbe mit dir auf diesem Kreuz. We will live with him. Dann werden wir auch mit ihm leben. That's salvation. Das ist die Errettung. An act of faith. Ein Akt des Glaubens. Number two. Punkt zwei. If we endure, wenn wir ausharren, we will also reign with him. Werden wir auch mitherrschen. Puts already two classes of Christians. Da haben wir gleich zwei Klassen von verschiedenen Christen. The saved, die Erretteten, and the ones who endure. Und diejenigen, die ausharren. What do we endure in? Worin harren wir aus? For the word of God. Wegen des Wortes Gottes. Standing for the word. Wir stehen auf für das Wort. Thank you for coming tonight. Danke, dass ihr heute Abend there gekommen seid. There are people who endure coming to church. Da gibt's Leute, die harren darin aus, immer wieder in die Gemeinde they zu kommen. They won't miss church. Die werden die Gemeinde versäumen. Because they have ears that are open. Also das war ein Irrtum, die nicht in die Gemeinde they kommen. They know they've got a call with God. Sie wissen zwar, dass sie einen Ruf haben bei Gott. They want to prepare their lives. Aber sie wollen ihr Leben vorbereiten. There's people who pay a price to prepare. Und es gibt Leute, die zahlen diesen Preis, um ihr Leben zu bereiten. And then there's some who don't. Und dann gibt's welche, die tun das nicht. If we endure with him, wenn wir mit ihm ausharren, we will reign with him. Werden wir auch mit ihm herrschen. We cannot even comprehend that tonight. Das können wir noch gar nicht erfassen heute Abend. What it will mean to reign with Christ. Was das bedeutet, mit Christus zu herrschen. If we deny him, wenn wir ihn verleugnen, he also will deny us. So wird auch er uns verleugnen. Do you know what this means? Wisst ihr, was das bedeutet? This means if I keep opening my mouth. Das heißt, wenn ich immer weiter meinen Mund and keep öffne, confessing Jesus. Jesus bekenne. He will confess me before his father. Dann wird er mich auch vor seinem Vater bekennen. It's easy to point out certain people in this church that are not afraid to confess Jesus. Und es gibt Leute hier in der Gemeinde, die kann man sehr leicht bestimmen, die haben keine Furcht, Jesus zu bekennen. And when I'm standing before the Father, und wenn ich vor dem Vater stehen werde, I'm a Christian, I'm saved, I'm there. Ich bin Christ, ich bin errettet, ich I bin put dort. My faith in Christ. Ich setze meinen Glauben in Christus. I was like those in Egypt. Ich war so wie diejenigen in Ägypten. And Moses said, take some blood and put it on the doorpost. Und Moses hat gesagt, nehmt Blut und streicht das auf eure Türpfosten. And the angel of death will pass over. Der Todesengel wird vorbeigehen. And by faith people were putting the blood on the doorpost. Und die Leute strichen im Glauben dieses Blut an die Türpfosten. And everyone who was in there. Und jeder, der da drinnen war. They heard the screams from everywhere. Sie hörten die Schreie von überall herum. The judgment of God was right outside. Das Gericht Gottes, es war da draußen im Gange. The angel of death passed over. Aber der Todesengel ging vorbei. Because by faith they put the blood on the doorpost. Weil sie im Glauben das Blut an die Türpfosten strichen. And this is salvation. Und das ist die Errettung. We put the blood on the doorpost. Wir streichen dieses Blut an die Türpfosten. Of our heart. Unseres Herzens. And when God sees the blood, he passes over. Und wenn Gott dieses Blut sieht, dann zieht er vorbei. The angel didn't open the door and say, wait a minute, whoa, whoa. Der ist nicht dort stehen geblieben. Did you see the guy who walked in there? Und hat gesagt, Moment mal, habt ihr gesehen, wer da jetzt hineingegangen ist? Saying to the other angel, I don't like that guy. Und dann sagt er zu dem anderen Engel, na, den mag ich nicht. We can't go in there. Können wir da nicht rein? No way. Nein. No way. Nein. That's a decree. Nein, das ist ein Gesetz. I can't believe he went in there. Nein, ich kann das nicht glauben. I've been waiting to get that guy for years. Ich warte schon Jahre auf diesen Menschen. Liar, selfish. Ein Lügner, er ist selbstsüchtig. Can't stand that guy. Ich halte ihn nicht aus. I was just waiting for God to say, go down and strike him down. Ich habe nur darauf gewartet, dass Gott gesagt hat, geh hin und nimm den. But he's under the blood. Aber er steht unter dem Blut. He's protected. Er ist beschützt. The wrath of God goes over. Und der Zorn Gottes geht vorbei. And then these same people. Und dann dieselben Leute, who did that act of faith and put the blood on the doorpost, die diesen Glaubensakt durchführten, nämlich das Blut auf die Türpfosten malten, through the Red Sea, sie sind auch durch das Rote Meer gegangen, and the water stood up, und die Wasserwände, sie sind da förmlich gestanden, could see fish in there. Vielleicht hat man da sogar die Fische gesehen darin. It says it stood right up like a heap. Das heißt, das Wasser, das stand wie eine Wand da. And they walked through. Und sie gingen durch. The same people who went through by faith. Dieselben Menschen, die durch Glauben da hindurchgingen. Did not endure in the wilderness. Sie harrten dann nicht aus in der Wüste. They complained. Sie beklagten sich. They murmured. Sie murmten. The word was not hidden in their heart. Und das Wort, es war nicht verborgen in ihren they Herzen. They denied him. Sie leugneten ihn. They argued against him. Sie haben begonnen zu argumentieren. They cursed Moses. Sie haben Mose verflucht. Why have you brought us out here? Warum hast du uns da herausgeführt? The word did not sustain them to the promised land. Und das Wort hat sie nicht getragen bis ins verheißene Land. The promised land for us tonight. Und das verheißene Land für uns heute Abend. Is God's perfect will for your life. Ist der vollkommene Wille Gottes für dein Leben. God created you for a reason. Gott hat dich wegen eines bestimmten Grundes geschaffen. A very special reason. Einen ganz bestimmten And Grund. That will continue from time right into eternity. Und dieser Grund wird von jetzt bis in alle Ewigkeit hinein weggehen. And when we stand with him. Und wenn wir dann mit ihm stehen. Because we did not endure. weil wir nicht ausgeharrt haben. He will deny us wird uns verleugnen. Of the very thing he purposed us for in eternity. Nämlich in Bezug auf genau die Sache, für die uns vorgesehen hatte in alle Ewigkeit. We will not reign with him. Wir werden nicht mit ihm herrschen. We will be there. Wir werden dort sein. But we will not reign. Aber wir werden nicht herrschen. That generation did not go into the promised land. Diese Generation kam nicht ins verheißene Land hinein. It was God's plan for them, but they did not enter in. Gott hatte diesen Plan für sie, aber sie zogen nicht hinein. Why? Warum? They didn't endure in the word. Sie harrten nicht aus im Wort. The word of his grace. Das Wort der Gnade. The word of his goodness. Das Wort seiner Güte. They did not endure. They wandered off. Sie harrten nicht aus, sie irrten dann ab. They had their own ideas. Sie hatten eigene Vorstellungen. They never came to a crisis point. Sie kamen niemals an diesen Krisenpunkt. Where they had to really go to God. Wo sie wirklich dann zu Gott gehen mussten. They did not endure. Sie hielten da nicht aus. Verse 13. Vers 13. If we are faithless, wenn wir untreu sind, he remains faithful. Er bleibt treu. That speaks of us. Das ist die Rede von uns. If we as believers are faithless, wenn wir als Gläubige untreu he sind, remains faithful. So bleibt er treu. He cannot deny himself. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. This is absolutely amazing. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Do you know that that generation that went into the wilderness? Wisst ihr, dass diese Generation, die da in die Wüste hineinzog? In Deuteronomy chapter 2 verse 7. In 5. Mose 2 Vers 7. It said they never lacked a thing. Heißt es, dass es ihnen niemals an irgendetwas gemangelt hat? A million and a half people. 1,5 Millionen Menschen. Complaining, murmuring. Sie murrten, sie beklagten worshiping sich. Idols, sie beteten irgendwelche God, Götzen an. Cursing Moses. Gott, sie verfluchten den Mose. They never lacked a thing. Aber es mangelte ihnen niemals an irgendetwas. They were there in unbelief. Sie waren da im Unglauben. In God's plan. Aber im Plan Gottes. And yet God remained faithful. Und Gott dennoch, er blieb treu. Isn't that security tonight? Gibt uns das nicht eine Sicherheit heute Abend? That God will remain faithful to me my whole life through. Dass Gott mein ganzes Leben hindurch treu bleiben wird. He will always be with me. Er wird immer bei mir sein. No matter what my attitude is toward his word, he will be with me. Ganz gleich welche Einstellung ich da habe gegenüber seinem Wort, er wird bei mir sein. If I turn back and go to the world, wenn ich mich umdrehe und wieder hineingehe in die Welt, live like hell, und wie ein Schwein lebe, and get on drugs and alcohol, Drogen nehme, Alkohol and immorality, Unmoral, and I'm living in the gutter, und ich lebe da im Rinnsal, he will be right there. Er wird dort sein. All the way through. Die ganze Zeit über. He will walk me right through my life. Er wird mich dahin durchtragen in meinem Leben. No matter how far away I think he is. Ganz gleich, wie fern er für mich ist. And then I die, und dann, wenn ich sterbe, and I stand before him, und ich stehe dann vor ihm, and I find out, dann finde ich heraus, that he never left me, dass er mich niemals verlassen never hat. Forsook me, hat mich niemals verlassen. Was there every moment. Er war jeden Moment da. But I denied him, aber ich habe ihn verleugnet. My heart. In meinem Herzen. Never gave him my heart. Habe ihm niemals mein Herz übergeben. Never received the word in my heart. Habe niemals das Wort im Herzen aufgenommen. Look at verse 14. Schaut euch den Vers 14 an. Remember, remind them of these things. Dies bringe in Erinnerung. And now we get into it. Remind them of these things. Bringe in Erinnerung. And solemnly charge them in the presence of God. Indem du eindringlich vor Gott bezeugst. And that's what we'll do tonight with the parents. Und das wollen wir auch heute Abend mit den Eltern tun. We will charge the parents in the presence of God. Wir werden sie eindringlich vor Gott bezeugen. Not to wrangle about words. Und zwar, man soll nicht mit Wortstreit führen. Was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. How many parents ruin the hearing capacity of their children? Wie viele Eltern zerstören die Kapazität zu hören bei ihren Kindern? Couple after couple dedicate their children. Ein Paar nach dem anderen widmet ihr Kind. And yet at home. Und dennoch zu Hause, they're not speaking the word. Da sprechen sie nicht das Wort aus. They're speaking nonsense. Da sprechen sie Unsinn, irgendwelche Meinungen, Ideen, Vorstellungen. But look at verse 15. Aber schaut euch den Vers 15 an. Be diligent. Strebt danach. That means make every effort. Das heißt, setz jede Kraft darin hinein. Make every effort to present yourself approved to God as a workman. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter. And we'll close with this, who does not need to be ashamed. Und mit dem wollen wir abschließen, der sich nicht zu schämen hat. Accurately handling the word of truth. Der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Making every effort. Jede Anstrengung. When I stand before the Lord, wenn ich vor dem Herrn stehen werde, that's going to be his question. Dann wird er folgende Frage an mich haben. Son, Sohn, thank you for believing in me. Danke, dass du an mich geglaubt hast. I love you. Ich liebe dich. These scars are for you. Diese Wundmale, sie sind für dich. I love you. Thank you. Ich liebe dich. Danke. Thank you for placing your faith in me. Danke, dass du wirklich an mich geglaubt hast. I want to go over your life a little bit now. Ich möchte nun dein Leben kurz besprechen. I just want to talk about the effort that you put into pursuing your calling. Ich möchte einfach jetzt ein wenig diese Anstrengungen beleuchten, die du gehabt hast, um deinen Ruf zu folgen. Did you make every effort? Hast du dich wirklich angestrengt? I didn't hold back. Ich habe das nicht zurückgehalten. I made every effort to save your life. Ich habe wirklich jede Anstrengung erduldet, um dein Leben zu retten. Father and I held nothing back. Der Vater und ich, wir haben nichts zurückgehalten. When I hung on that cross, als ich an diesem Kreuz hing, I was thinking of you. Da habe ich an dich gedacht. I want to go over your life. Ich möchte dein Leben kurz durchgehen. Because we're headed into glory. Weil wir uns jetzt in die Herrlichkeit hineinbewegen werden. I've got big plans. Ich habe große Pläne. And I want you to reign with me. Und ich möchte, dass du mit mir herrschst. But it's conditional. Aber da gibt's eine Bedingung. If you deny me, I've got to deny you now. Wenn du mich verleugnet hast, dann muss ich dich jetzt verleugnen. But if you endure with me, weil wenn du ausgeharrt hast, you will reign with me. Wirst du mit mir herrschen. And it all has to do. Und all das hat damit zu tun, with the word of God. Dass das Wort Gottes Paul said, I am a criminal for the word of God. Paulus hat gesagt, ich werde zum Verbrecher wegen des Wortes Gottes. In prison. Ich sitze im Gefängnis. Like a criminal. Wie ein Krimineller. And yet the word of God is not imprisoned. Aber dennoch, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Paul was speaking it to everyone. Paulus hat das jedem weitergegeben. The Lord said, if you confess me before men, und der Herr hat gesagt, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, I will confess you before my Father. Werde ich auch euch vor meinem Vater bekennen. Father. Vater. See the one over there? Siehst du den dort? Awesome. Erstaunlich. Endured with me. Er hat mit mir ausgehalten. They had it hard. Der hat es schwer. Oh yeah, they were a teenager. Ja, das war ein Jugendlicher. They got mocked in school. Er wurde ständig verspottet in der Schule. Siehst du ihn dort? That one right there, she endured with me. Diese dort, sie hat ausgehalten come here, mit come mir. Here. You, yeah, yeah, yeah, come on. Ja, komm her. No, don't be ashamed. Come right. Keine Scheu, keine Scheu. Komm her. I want you to meet her. Ich möchte, dass du sie kennenlernst. See this girl right here? Siehst du dieses Mädchen hier? This girl endured with me. Dieses Mädchen hat mit mir ausgeharrt. This girl was not ashamed of the gospel. Sie hat sich nicht geniert wegen des Evangeliums. She was not ashamed of my scars. Sie hatte keine Scheu, meine Wunden zu bezeugen. This girl right here is going to reign with me. Dieses Mädchen wird mit mir mitherrschen. It's going to be on my team. Sie wird bei mir sein. And this is what it's all about. Und darum geht es heute. It's diligence to receive the word. Einfach dieses Anstrengen, das Wort zu aufzunehmen. So that when I stand before him, I'm not ashamed. So dass, wenn ich dann vor ihm stehen werde, mich nicht zu schämen brauche. If I know what's on the test ahead of time, wenn ich schon weiß, was gefordert ist bei diesem Test, I can have strong confidence. Dann kann ich eine feste Zuversicht haben. And here's the Bible. Und hier ist nun die Bibel. God's word. Das Wort Gottes. And I can learn it. Und ich kann sie lernen. Ich kann sie studieren. And by his grace. Und durch seine Gnade. I can sail the winds of grace. Kann ich segeln auf diesen Flügeln der Gnade. And I can learn by meditating. Und ich kann lernen, indem ich darüber nachsinne. It's okay to fail in front of my children. Nämlich, dass es auch okay ist, zu versagen vor David meinen Kindern. Failed. David hat auch versagt. But to reveal his grace and his mercy. Aber um seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu offenbaren. I cannot grasp who God is. Ich kann gar nicht fassen, wer Gott ist. If I'm not meditating on his word. Wenn ich nicht über sein Wort nachsinne. It is impossible. Das ist unmöglich. His ways are higher than mine. Weil seine Vorstellungen sind so viel höher als meine. His Holy Spirit ministers to my heart. Und sein Heiliger Geist, der dient mir im Herzen. And opens my eyes. Der öffnet mir die Augen. As I honor his word. Wenn ich sein Wort ehre. And there I am. Und da bin ich nun. I am a prepared vessel. Ich bin ein vorbereitetes Gefäß. I'm paying the price. Ich zahle den Preis. I'm learning a book. Ich studiere dieses Buch. I'm coming to church with a pen. Ich komme in die Gemeinde mit einem Schriftzeug. I can't even remember the last time I read my Bible that I didn't have a pen in my hand. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einmal keinen Kuli oder was in der Hand hatte mit I would be afraid to not have a pen in my hand. Ich habe da richtige Furcht, dass ich einmal keinen Kuli dabei habe. Because when God speaks to me, I'll forget where it was. Weil wenn ich dann Gott sprechen höre mir gegenüber, dann vergesse ich, where wo das that? War. Wo war das? Second Chron- Where was that? Moment, wo war das? Remember, was that? I can't remember. Ich kann mich nicht mehr erinnern. I can't remember. Ich kann mich nicht mehr erinnern. It was amazing. Das ist erstaunlich. God spoke to me. I forgot where. Gott hat zu mir gesprochen und ich habe das vergessen. Second Chronicles. No, it's. I can't remember. Zweite Chronik. I would never read my Bible without a pen. Ich lese niemals in meiner Bibel ohne Schrift. Meditating ohne day and night. Kuli. Jede Tag und jede Nacht über das Wort nachsinnen. Having a favorite Bible character. Einen ganz bevorzugten Charakter in der Bibel haben. A second Bible character. Einen zweiten Charakter, den ich so liebe. Paul. David, Paulus. Esther. Joshua. Joshua. Loving the word. Das Wort lieben. Being in it. Darin sein. Raising my children. Meine Kinder so groß singen. Singing songs. Lieder singen. Teaching them a Bible verse. Meine Kinder einen Bibelvers lernen. Memorizing a psalm with them. Einen Psalm auswendig lernen. Mit Getting ihnen. On my knees in front of them and praying. Vor den Kindern auf meine Knie zu gehen und mit ihnen zu beten. And the little kids are looking. There's Daddy. Und die Kleinen, sie schauen ihm zu und sagen, da ist there, der Papa. There's Daddy. Always prays over there. Da ist der Papa. Der betet immer dort. Awesome. Dad's on his knees. Wow, der Papa, der ist auf seinen Knien. Wow. You know, George Washington was the first president of the United States. Wisst ihr, George Washington war der erste Präsident in den Vereinigten Staaten. And his soldiers always saw him on his knees. Und seine Soldaten sahen ihn immer wie auf den Knien. He was not ashamed of the gospel. Er schämte sich nicht wegen des Evangeliums. He was not ashamed of his faith in God. Er schämte sich nicht wegen seines Glaubens an Gott. And he had about 2,000 soldiers. Und er hatte so circa 2,000 Soldaten. And there was some 22,000 British soldiers looking for them. Und da gab es circa 22,000 britische Soldaten, die ihnen gegenüberstanden. 10 to 1. 10 zu 1 das Verhältnis. And these British soldiers were mercenaries. They were trained. Und diese britischen Soldaten waren Söldner. Das waren ausgebildete They Soldaten. They had German mercenaries. Sie hatten noch deutsche Söldner. And it was all around the area of New Jersey. Und all das geschah rund um New Jersey. And these 22,000 hardened soldiers. Und diese 22,000 wirklich brutalen Soldaten. Were looking for George Washington and his 2,000 young men. Sie standen diesen 2,000 Soldaten und dem George Washington gegenüber. Young men. Junge Männer. And he said this. Und er sagte Folgendes. These kids. Diese jungen Männer. Will follow me anywhere. Die gehen mir überall hin nach. Wouldn't you? Nicht wahr? Wouldn't you follow a general who's on his knees? Würdet ihr nicht einem General nachgehen, der auf seinen Knien ist? They called him the Fox. Sie haben ihn Fuchs genannt. And he defeated that army. Und er hat diese Armee geschlagen. He defeated it. Er hat sie besiegt. Wouldn't you follow a man like that? Würdet ihr solch einem Mann nicht nachgehen? Hey, if you're a dad tonight, so wenn du heute Abend ein Vater wouldn't bist, wouldn't it be so nice for your kids to see you once in a while on your knees? Wäre es nicht so schön für deine Kinder, wenn sie dich einmal auf deinen Knien sehen würden, hin und wieder? I'm gonna go pray for a while. Kinder, ich werde jetzt eine Weile beten. I'll be in there. Don't disturb me if it's possible. Ich werde da drinnen sein und wenn geht, dann stört mich bitte nicht. What is Dad doing there anyway? Was macht der Papa da drinnen? Oh, look. Schau. Dad's on his knees. Der Papa, er kniet dort. How long will he stay there? Wie lange wird er dort bleiben? Wow. Do you know the effect that would have? Wisst ihr, welche Auswirkungen so etwas hat? Jesus was not ashamed to get on his knees. Jesus schämte sich nicht, auf seine Knie zu gehen. If you deny me, wenn ihr mich verleugnet, I'll deny you. Werde ich auch euch verleugnen. It's the same in the church. Und genauso ist es in der Gemeinde. It's not a difficult thing to understand. Es ist nicht schwer zu verstehen. Hey, if you serve with me, wenn du mit mir dienst, if you help me serve this church, wenn du mir hilfst, dieser Gemeinde zu dienen, I'll do anything for you. Dann werde ich alles für dich tun. And then there's the people who don't. Und dann gibt's welche, die machen das and nicht. You love them. Und du gibst ihnen Liebe. And you hug them. Du umarmst sie. And you kiss them and everything and und alles send und them birthday card, everything. You love them. Du schickst ihnen Geburtstagskarten und alles, einfach they're du gibst ihnen Liebe. You love them. You'd miss them and cry if they weren't there. Und du, wenn sie nicht da sind, dann weinst du wegen ihnen. But then there's the few. Aber dann gibt's einige wenige, who are not just there, die nicht bloß hier sind, but they're really there. Sondern wirklich da sind. They're available. Sie sind verfügbar. They're not just saying, "Hey, Pastor, you got something for me to do?" Die sagen nicht bloß, "Hey, Pastor, hast du etwas für mich zu tun?" No, they say, "Pastor, I want to do some." Die sagen, "Pastor, ich werde was tun." I am moving until I do some. I'm not leaving until I do some. Ich gehe nicht weg von da, bevor ich nicht etwas getan habe. I'm here to serve and I'm serious. Ich bin hier, um zu dienen, und das meine ich ernst. Yeah, I want to help you. Ja, ich möchte dir helfen. I really want to help you. Ich möchte dir wirklich and you helfen. Look and you think, wow, thank you. Und du schaust diese Person thank an und denkst dir, wow, danke. If you endure with me, you'll reign with me. Wenn ihr mit mir ausharrt, dann werdet ihr auch mit mir mitherrschen. Let's close with that tonight. Schließen wir mit dem heute Abend ab. Maybe you're here tonight, you're a visitor. Vielleicht ist jemand heute Abend hier und er ist Besucher. If you die tonight, you don't know where you would go. Und wenn du heute Abend stirbst, dann weißt du nicht, wohin du kommst. Do you? Weißt du das? I do. Ich weiß es. Many of us here do. Und viele von uns hier wissen es. Based on a promise from Jesus. Nämlich begründet auf einer Verheißung von Jesus. If we die with him, wenn wir mit ihm sterben, we will live with him. Werden wir auch mit ihm leben. He shed his blood. Er hat sein Blut für uns vergossen. And he appeased the justice of God. Und er hat die Gerechtigkeit Gottes zufriedengestellt. And the gift of eternal life was released to anyone who would believe it. Und die Gabe des ewigen Lebens wurde jedem gegeben, der an ihn glaubt. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Maybe tonight is your night. Vielleicht ist heute Abend dein Abend. Father in heaven. Vater im Himmel. You see all of us tonight. Du siehst uns heute Abend alle. I pray for anyone here who doesn't know you. Ich bete für jemand hier, der dich nicht kennt. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus, your Son. Durch das Blut von Jesus Christus, deinem Sohn. And give me the gift of eternal life. Und gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Please. Bitte. I ask. Ich bitte dich darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. And maybe you're here tonight. Und vielleicht ist jemand heute hier. And you've been denying the Lord. Und du hast den Herrn verleugnet. You've been faithless. Du warst ohne Treue. Du warst treulos. Unfaithful. Treulos. The word is not living in your heart like it could. Und das Wort, es lebt nicht in deinem Herzen, so wie es sein könnte. You're not making any real effort. Und du machst auch nicht wirklich irgendeine Anstrengung. To have the word of God be a part of your life. Dass das Wort Gottes zu einem Teil deines Lebens wird. Maybe you should go to Bible school. Vielleicht solltest du eine Klasse in der Bibelschule besuchen. Or a Bible study. Oder in einer Bibelrunde. Pray with me tonight. Bete heute Abend mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to dedicate our hearts to you. Wir wollen dir unsere Herzen hingeben. To your word. Deinem Wort gegenüber. That your word would not be imprisoned in our lives. So dass dein Wort in unserem Leben nicht gebunden ist. But would have access to our soul. Sondern dass es Zugang findet zu unseren Seelen. We pray this in Jesus' name. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Amen.